WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Talkwoche. Ein bisschen kürzer als sonst, weil hier in Nordrhein-Westfalen ja am Donnerstag Feiertag ist. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht, heute am Montag, und ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Anja, und Anja ist 44. Hallo Anja. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Weswegen rufst du an? Ja, ich bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, und zwar ich bin in einer Beziehung seit 5 Monaten mit einer Frau. Zum ersten Mal mit einer Frau? Nein, ich nicht. Ich lebe eigentlich schon so seit meinem 20. Lebensjahr so. Mhm. Okay. Für die Frau ist es die erste Beziehung, richtiger? Mhm. Also mit einer Frau. Sie hatte mal kurze Zeit was, so ersten, ja, Probierversuche, sage ich mal. Und war vorher, sie ist 47, war vorher circa 30 Jahre mit ihrem Mann zusammen. Mhm. Der Mann ist dann aber verstorben vor 2 Jahren, und mit dem Mann hat sie 5 Kinder. Oh, 5 Kinder. Ja, genau. Allerdings auch, also im Alter zwischen 11 und 28. Ja. Wie viel sind noch in ihrer Obhut, also zu Hause? Mhm. Zu Hause wohnen tun noch 3, wobei die auch, also 11, fast 18 und 25 sind. Mhm. Also eigentlich nicht so tragisch. Also 18, 25, und das jüngste Kind ist wie alt? Die ist 11. 11, okay, habe ich nicht verstanden. Ja, und das Problem ist jetzt einfach, wie gesagt, wir haben eine Fernbeziehung, also es ist so circa 120 Kilometer, ist nicht so wild, eine Stunde Autofahrt. Also für mich jetzt eigentlich gar kein Problem. Ich habe aber auch vorher schon 6 Jahre in einer Fernbeziehung gelebt. Von daher ist das jetzt für mich völlig okay. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass natürlich eine Fernbeziehung auch bestimmte Bedingungen mit sich bringt. Dass man halt einfach da anders leben muss als in einer normalen Beziehung oder anderen Kontakt haben muss. Mhm. Und genau da ist halt das Problem, dass von ihr irgendwie so gar nichts kommt. Und ich weiß jetzt nicht, liegt es einfach daran, dass sie das gar nicht kennt? Liegt es jetzt daran, dass sie da gar kein Interesse dran hat? Also sie tut eigentlich gar nichts, außer dass ich kommen kann. Das also ist eigentlich alles, was sie als Beitrag hat. Das heißt, sie besucht dich nicht? Sie hat mich am Anfang, war sie 2-mal bei mir, da wussten die Kinder das aber noch nicht. Mhm. Seit die Kinder das jetzt wissen, also die wissen das jetzt eigentlich schon auch seit mehreren Monaten, fahre ich eigentlich nur noch hin. Also eigentlich nur ich. Wir haben 2-mal was ausgemacht, dass sie zu mir kommen soll, auch mit Kind, gerne, gar kein Problem. Ja. Aber das ist dann beides Mal, hat das nicht funktioniert. Hast du das ihr denn schon mal gesagt, dass das ein bisschen einseitig ist, das Besuchen? Ja, das habe ich ihr gesagt. Ja, und was sagt sie? Ja, das hat halt da nicht gepasst, kann man ja nachholen. Mhm. Aber es kommt dann von ihr jetzt nicht mal irgendwie. Also ich würde mir einfach wünschen... Also du bist alleine, ne? So habe ich das richtig verstanden. Du bist natürlich auch flexibler. Sie hat das Kind, sie hat den Haushalt, da muss man das Kind mitnehmen oder es irgendwie organisieren, dass das Kind, also die Elfjährige vor allen Dingen, dass sie versorgt ist. Ja, das ist zwar richtig, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe einen Beruf, ich muss zum Beispiel auch an Wochenenden arbeiten, habe es aber geschafft, in den ganzen 5 Monaten eigentlich alle Wochenenddienste irgendwie wegzutauschen. Ach so, verstehe. Das heißt, du hast auch schon Sachen gemacht, die für dich auch kompliziert sind, hast du so gemacht, dass es für die Beziehung gut ist. Genau, ich investiere da schon. Ne? Abgesehen jetzt von der Besuchsgeschichte, gibt es sonst auch noch irgendwas, was dir nicht so... Ja, ja, ist es eigentlich der ganze Kontakt so. Also sie möchte auch nicht, also telefonieren ist nicht so ihr Ding. Mhm. Eigentlich eher ungewöhnlich, also kenne ich von Frauen relativ selten. Ja, da, in der Tat. Ja, ne? Und also, sie mag nicht telefonieren. Ja, und wie auch, kommuniziert ihr denn in der Woche? Ja, über WhatsApp. Mhm. Das ist aber jetzt nicht so mein, also ich finde das ist eine tolle Erfindung, gar keine Frage und für zwischendurch auch mal ganz schön, aber jetzt nicht für mich als, okay, dass ich darüber eine erwachsene Beziehung lebe. Verstehe. Also Kommunikation ist auch ein Problem. Was noch? Ja, das ist halt noch ein Problem. Ja, wenn ich bei ihr bin, ist das Problem, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Zeit mal alleine haben, sondern dann die Kinder, die sind natürlich da, ist auch in Ordnung, tagsüber sollten wir uns mal unterhalten. Dann, und die kommen dann dazwischen und erzählen irgendwas anderes, bricht sie unsere Gespräche ab, redet mit den Kindern, greift aber das Gespräch nicht mehr auf. Das Thema ist dann um. Und das geht halt leider bis spät, fast nachts so, weil die Kinder gehen erst ins Bett, wenn alle ins Bett gehen. Auch das 25-jährige Kind lebt auch noch mit ihr in der Wohnung. Der lebt auch noch da, genau. Aber der hat das geringste Problem. Der hat sein Leben und macht seine Sachen wahrscheinlich, ja. Ja, ja, der macht seine Sachen, das ist gar nicht das Problem. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja, wir haben uns durch Zufall im Internet kennengelernt. Das war überhaupt nicht geplant. Und was würdest du sagen, oder wie beschreibst du es, wie du für sie empfindest, was du für sie empfindest? Also ich empfinde schon sehr viel für sie, sonst würde ich das ja auch so nicht alles investieren. Und hat sie sich mal darüber geäußert, was sie für dich empfindet? Ja, genau das Gleiche. Also das ist ja das, was mich so irritiert. Ich sag mal so, normalerweise würde ich sagen, so wie sie sich verhält, dass sie auch selbst, wenn wir uns mal streiten oder so, nicht in der Lage ist, mal zu sagen, wir telefonieren jetzt. Mhm. Dann kommen noch mehr Missverständnisse. Und dass sie einfach überhaupt mit mir selten über irgendwelche Sachen spricht, auch nicht darüber, wie können wir diese Situation anders lösen mit der Fernbeziehung und so. Also ich rede jetzt nicht von Umziehen, sondern ich rede jetzt einfach von anderen Kontakt, andere Treffen und Möglichkeiten. Das geht alles nicht, würde ich normalerweise sagen, bei jedem anderen Menschen, der Mensch hat gar kein Interesse an mir. Aber das glaubst du in dem Fall nicht. Das passt halt nicht, ne? Ja. Weil wenn du ihr das aber alles so auf den Tisch legst, ich meine, das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man nach 5 Monaten sowas schon, so eine Kritik, das ist ja schon eine ganze Menge Kritik. Ja. Sitzt sie denn da und schweigt oder was? Sie sagt dann, sie schiebt das Ganze auf die Fernbeziehung und sagt, ja, Fernbeziehung ist halt nicht so ihr Ding. Gut, aber wenn es nicht ihr Ding ist, was für eine Lösung hat sie denn? Was für einen Lösungsvorschlag? Kein, das ist ja das Problem. Da komm, ich habe ja schon gesagt, dann lass uns nach Wegen gucken. Ja, da wird es keine geben. Ich habe ja Familie und hin und her. Und ich habe ja Angst. Ich meine, ich sag's nochmal, natürlich ist es für sie auch schwieriger aufgrund der Familie, dass sie nicht vielleicht so flexibel sein kann. Das muss man ja berücksichtigen. Allerdings irritiert mich jetzt auch, wenn du so sagst, dass sie nicht mal telefoniert. Ich meine, wenn er das nicht mal macht in der Woche, um so den Draht zu halten, ist das ja schon ein bisschen traurig. Eine Fernbeziehung ist immer kompliziert, das stimmt. Weil man beide Seiten müssen immer Kompromisse machen, sonst funktioniert das nicht. Und aber beide man kann auch die Bereitschaft haben, man muss die Bereitschaft haben, das zu tun. Und aber es kann funktionieren. Und eure Fernbeziehung ist gar nicht mal so eine große Fernbeziehung. Wir reden nicht von 600 Kilometern oder sowas, sondern von läppischen 120 Kilometern. Das ist gar nichts. Wie gesagt, 1 Stunde und ich habe in der Woche oft frei. Ich habe ihr angeboten, pass auf, ich kann auch in der Woche kommen. Dann sagt sie aber halt, ja, aber das Problem ist, also ihr Problem, hat sie mir jetzt gesagt, wäre halt, das wäre ja diese Nähe und Distanz wäre nicht ausgeglichen und ausgewogen, weil entweder, also wir sehen uns das ganze Wochenende, ich fahre, wie gesagt, jeden Freitag hin, bis zum Sonntag, manchmal auch bis Montag, wie es passt. Und dann hängen wir natürlich, sind wir dann die ganze Zeit zusammen. Aber wirklich jetzt, wie gesagt, Zeit alleine haben wir eigentlich nicht wirklich. Wenn ich montags oder sonntags fahre, sagt sie, dann ist sie die Hälfte Woche mit der Trennung beschäftigt. Und ab Mittwoch ist sie schon wieder damit beschäftigt, dass sie ja alles in Ordnung bringen muss, weil ich komme ja dann Freitag schon wieder. Also es hört sich aber eher beklagend an. Ja, Und ich habe, aber dann habe ich gesagt, dann lass uns jedes zweite Wochenende treffen. Ja, das ist doch doof, nur damit ich es ein bisschen entspannter habe, muss ich darauf verzichten, dass du kommst. Also ist eigentlich egal, was ich sage. Würde mich alles schon ein bisschen nerven, muss ich dir sagen. Ja. Nach 5 Monaten so ein Gedöns. Ja. Eben drum. Und das ist genau das Problem. Ich finde, du musst es thematisieren. Selbst auf die Gefahr hin, dass du da vielleicht etwas sogar ins Wanken bringst. Aber dich nervt es. Ich verstehe das auch. Das würde mich auch nerven. Aber nach 5 Monaten darf man noch nicht so genervt sein. Das gibt's einfach nicht. Bist du sicher, dass die dich will? Dass die auch eine lesbische Beziehung will? Ja, du, ich habe ihr so viele Möglichkeiten gegeben jetzt eigentlich, wo sie einfach sagen könnte. Und ich frage sie immer wieder, möchtest du denn den Kontakt überhaupt noch? Mhm. Das will sie schon. Aber sie will nichts tun. Genau, sie will es so bequem, sie will in ihrem Modus weiterleben. Mhm. Und dann wirst du da irgendwie so ein bisschen integriert. Und dann werde ich ja nicht. Ich werde nicht mal integriert, sondern sie sagt, ich muss mich integrieren. Wie soll ich mich denn integrieren, wenn du deine Gespräche mit den Kindern oder so quasi alleine führst und mich nicht einmal anguckst dabei, sondern redet sie mit den Kindern. Wir sagen, also jetzt nur mal ein Beispiel, ich sage, komm, dann lass sie wieder ihren Balkon bepflanzen. Wir wollen schön in den Blumenmarkt, wollen das kaufen und aussuchen. Ich will ihr helfen. Ihre Tochter fährt mit. Ich laufe dann alleine darum. Das bespricht sie dann mit ihrer Tochter. Anja, du musst es alles auf den Tisch legen. Du musst es auch hart besprechen, finde ich. Vielleicht ist es gar nicht die richtige Beziehung für dich. Wie gesagt, wenn du nach 5 Monaten schon so genervt bist. Natürlich genervt. Ich finde es traurig. Ja, ne? Traurig. Aber wenn so, guck mal, die meisten Leute, die frisch zusammen sind, die schweben noch dahin nach 5 Minuten, nach fünf Monaten. Nein, du musst mehr Tacheles sprechen mit der Frau und sie herausfordern. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Mhm. Ist meine Meinung. Mehr kann ich ja nicht sagen, Anja. Ja, ich war mir halt nicht sicher, liegt es jetzt einfach dran, dass sie das einfach alles nicht will oder liegt es daran, weil sie es nicht kennt. Wenn man, wie gesagt, 30 Jahre mit einem Mann zusammen war. Okay, sprich es nochmal ganz konkret an. Vielleicht rüttelst du sie ja wach oder du kommst zu dem Ergebnis, dass es einfach nicht geht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, nee, aber es muss was passieren. Es muss was passieren, so sehe ich es auch. Auf das, was Gutes passiert, Anja. Danke dir. Alles Gute, viel Glück. Danke, tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Matthias, 61, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Matthias, weswegen rufst du an? Ja, mehr oder weniger wegen meiner verfahrenen Situation, in der ich momentan bin. Ich muss auch von vorne anfangen, ich bin seit 10 Jahren arbeitslos, bin jetzt zu 50% schwerbehindert und wie gesagt mit 61. Ich habe heute übrigens Geburtstag, aber ist ja auch egal. Gratulation von Herzen. Ja, danke. Dankeschön. Und ja, die Situation ist folgende. Ich bin von Medikamenten, auf Deutsch gesagt, überschüttet. Also wenn ich morgens meine Tabletten nehme, dann habe ich mehr oder weniger ja schon mein ganzes Frühstück innen drin. Weswegen musst du denn so viele Tabletten nehmen? Ich kriege Opiate, weil ich eine Nervenkrankheit habe, die so nicht heilbar ist. Was ist das für eine Krankheit? Wie heißt die? Von der Diabetes, ich komme jetzt nie auf den Namen, diabetische Polyneuropathie nennt sich das. Mhm, mh. Und da habe ich, wie gesagt, also Schmerzmittel und die machen mich auch teilweise ein bisschen blöd im Kopf. Ich habe teilweise Sachen, da vergesse ich etwas, was ich gerade gemacht habe. Meinetwegen hier ist eine Zigarette, habe ich mir gerade gedreht. Ach ja, wieso, da war doch eben noch eine. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die schon geraucht habe. Wenn ich aus dem Hause rausgehe, vergesse ich einen Herd auszumachen. Oh. Also ich habe Angst gehabt. Ja, das ist mir schon 7-mal passiert. Du lebst alleine in deiner Wohnung? Ich lebe alleine, ja. Ja. Jetzt schon seit, wie gesagt, über 20 Jahre jetzt schon bin ich alleine. Mhm. Es ist auch so, mein ganzer Körper, der ist ein bisschen aufgedunsen durch die ganzen Medikamente. Ich habe einen Bauch, der hat einen Umfang von 1,30 Meter. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht. Also ich traue mich schon gar nicht raus. Mhm. Auch wenn ich mal zum Einkaufen gehe und komme nach Hause, muss ich mich sofort wieder hinlegen. Nicht, weil mir schwindelig ist, sondern weil meine Füße schmerzen, meine Hände schmerzen. Mhm. Alles als Folge dieser Erkrankung. Ja, genau. Und das ist ja noch nicht alles. Da ich ja nur Hartz-IV-Empfänger bin, habe ich natürlich versucht, mir da irgendwo nebenbei noch ein bisschen Geld zu machen. Mhm. Und ja, bin ich bei mehreren Ärzten gewesen und habe mir da die Opiate verschreiben lassen und die habe ich dann verkauft. Ne? Außer die, die ich sowieso persönlich für mich brauche. Oh, das ist nicht gut. Und da ist die Krankenkasse jetzt hintergekommen. Ach du Gott. Mhm. Das heißt, du hast eine Anzeige am Hals? Sehr wahrscheinlich, ja. Wann sind die da hintergekommen? Ich habe letzten Monat hatte ich das erste Mal einen Brief von denen bekommen und dann nochmal eine Aufforderung, dass ich mich bei der Krankenkasse nochmal melde. Das habe ich natürlich auch getan. Ich wollte im Prinzip ja mal raushören, wie weit die sind. Und mehr oder weniger bleibt mir wohl nicht anders übrig, als nachher vielleicht noch eine Selbstanzeige zu machen. Aber hast du denn auf die reagiert? Hast du denen irgendwas zurückgeschrieben? Na, das muss ich erst noch, weil ich habe jetzt am 2.6. bei meiner Schmerztherapeutin, wo ich sonst normalerweise die Medikamente bekomme, einen Termin. Dann muss ich ihr die Gesamtmedikation, die sie mir zugeschickt haben, offenlegen und sie muss unterschreiben, dass ich die Medikamente jetzt nur von ihr kriege. Wie gesagt, ich bin ja vorher bei 3 Ärzten gewesen, aber wenn die das alles rauskriegen, ich glaube, dann ja, weiß ich nicht, ob die mich als Patient ablehnen können oder was. Die haben doch schon einiges rausgekriegt. Ja, sicher, das ist ja das Problem. Weil die kriegen da so eine Alarmmeldung, wenn gerade so bei Opiaten so eine Häufigkeit auftritt, die normalerweise nicht machbar wäre. Verstehe. Also, was hast du denn mit den Opiaten gemacht? Du hast die verkauft. Ja. Wo hast du die verkauft? Ja, an Bekannte. Und wie viel Geld sprang da so im Monat rüber? Ja, nicht mehr als 100 bis 150 Euro, je nachdem. Und wie lange hast du das so gemacht? Na, jetzt schon fast 2,5 Jahre. Oh, naja. Ja. Oh, da kommt natürlich nicht an die Summe zusammen. Da hast du dich aber reingeritten. Aber voll. Da hast du dich reingeritten. Das in die Situation auch noch zusätzlich hinein. Du bist schon so gebeutelt genug. Ja. Ganz genau. Und jetzt sowas auch noch. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich stehe mit dem Arsch an der Wand und komme noch nicht mal einen Millimeter vorwärts. Mhm. Und ich bin ja im Prinzip nur noch, wie gesagt, ich bin ja alleine. Ja, was soll ich machen? Ich stehe morgens auf, nehme meine Tabletten, lege mich hin. Stehe ich mittags auf, nehme meine Tablette, lege mich wieder hin. Das ist doch kein Leben mehr. Diese Menschen, die denen du das verkauft hast, was haben die damit gemacht? Die haben sie selber benutzt. Und warum haben die sich das nicht aufschreiben lassen vom Arzt? Weil sie es nicht kriegen. Warum kriegen sie es nicht? Ja, weil sie die Krankheit irgendwie nicht haben, dass das die gerechtfertigt ist, dass sie Opiate bekommen. Mhm. Und das Schlimme ist ja, an den ich das verkauft habe, der ist ja auch noch genau Patient bei meinem Hausarzt, so wo ich den habe, ne? Mhm. Also eigentlich müsstest du Folgendes machen. Du musst dir sofort einen Anwalt nehmen. Ja. Und musst dich mit dem Anwalt beraten, was das Klügste ist, wie du dich verhalten sollst. Ja. Aber der muss ja auch bezahlt werden. Der muss bezahlt werden. Es gibt natürlich auch für Menschen, die nicht viel Geld haben, die Möglichkeit, an einen Rechtsbeistand zu kommen. Da gucken wir gerne jetzt gleich für dich nach, damit du da was an die Hand bekommst. Ja. Also du musst jetzt das Ruder in die Hand nehmen. Ich vermute mal, dass der, ich weiß nicht, was der dir raten wird, aber er wird wahrscheinlich offensiv vorschlagen, dass du offensiv damit umgehst. Ja. Ist vielleicht auch mit deiner Lebenssituation begründbar ist und so weiter. Das weiß ich nicht. Aber es muss jetzt in ordentliche juristische Hände gelegt werden, damit du da nicht alleine antwortest und dann noch irgendwelche Fehler machst. Ja. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ich glaube, das muss auf jeden Fall sofort gemacht werden. Darüber hinaus bleibt ja die andere Misere bestehen deines Lebens. Du bist sehr krank, du bist angeschlagen und du bist, ich höre das ja auch raus, auch einsam. Ja. Freunde sind vielleicht 2-3 Stück, aber kann man auch vergessen. Weil die mögen sich nicht mit mir draußen sehen lassen, wie gesagt, wegen meiner scheiß Rumsmurmel, die ich da habe. Die mögen sich nicht sehen lassen mit dir, weil du so dick bist? Ja. Ach. Nicht, weil ich dick bin. Ich bin an für sich schlank, aber ich habe eben so einen ganz dicken, aufgeblähten Bauch durch die scheiß Medikamente. Ja, ja, ja. Das habe ich schon so, ja. Und in welchem Alter hast du eigentlich diese Erkrankung bekommen? Die habe ich jetzt seit 15 Jahren. Brach die plötzlich aus? Ja, das war schleichend, ne? Ich habe versucht, das rauszubekommen, was ich jetzt nur habe. Und da wurden ein paar Untersuchungen gemacht, dies und das. Also das war ein Marathon von fast einem Jahr. Mhm. Und dann kam es raus, dass ich eben diese diabetische Polyneuropathie habe. Mhm. Entschuldigung. Und diese Erkrankung ist jetzt ist von der Art, dass man nicht auf Heilung hoffen kann, sondern dass man nur Schmerzen lindern kann. Ganz genau. Ja. Und die Problematik ist ja, man weiß es ja, wenn man jetzt Medikamente nimmt, ganz egal welcher Herkunft, je länger man sie nimmt, umso größer gewöhnt sich der Körper dran und braucht dann nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren vielleicht noch wieder die doppelte Dröhnung. Ja. Was soll ich denn da machen? Ich bin da jetzt schon müde und K.O. und kann nicht rausgehen, weil mir alles wehtut. Also, kann nicht mehr. Wir machen jetzt Folgendes. Wir rufen dich gleich zurück, Matthias. Dann geht es erstmal um den Rechtsbeistand, dass du einen ordentlichen Rechtsbeistand hast. Dann wird die Psychologin, meine Psychologin heute Nacht, die Heike, auch mal nachschauen, ob sie für deine Erkrankung Selbsthilfegruppen findet. Ich fände das ganz, ganz gut, wenn du mal in Kontakt kämst mit anderen Menschen, die auch diese Erkrankung haben, um mal Informationsaustausch zu machen. Das kann nie schaden. Da kann man manchmal auf gute Tipps und Gedanken kommen. Ja, es ist ja klar, die Leute, die ich jetzt kenne, die wissen, dass ich krank bin, die können sich mir nichts unter dieser Krankheit vorstellen. Nee, deswegen musst du, wenn, mit Leuten reden, die genau die gleiche, dieselbe Erkrankung haben. Ja. Matthias, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von der Heike gleich zurückgerufen, okay? Okay. Ich drücke die Daumen, hoffentlich können wir ein bisschen was für dich tun und ich hoffe, dass du aus der einen Sache da mit einem blauen Auge rauskommst. Ja, danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Vielleicht gibt's ja mildernde Umstände, weil er in so einer schwierigen Lebenssituation ist. Ich will's damit nicht gut reden, aber wollen wir das mal hoffen. Hier ist Michael. Michael ist 33. Hallo Michael. Guten Abend, Domian. Guten Morgen, guten Abend. Guten Michael, um was geht's bei dir? Ja, es ist ein Problem mit meiner Bekannten, der Vivian. Vivian ist 21, ich bin 33, wie du weißt. Und ja, wir haben uns vor einem halben Jahr über das Internet kennengelernt, über so ein Rollenspielforum, was wir zusammen immer schreiben. Und es ist zu einer guten Freundschaft mittlerweile gekommen. Wir telefonieren oft, schreiben viel, kennen auch jeden Abend. Und jetzt wollten wir uns mal persönlich kennenlernen. Ach, es gab noch kein persönliches Treffen. Nee, es war mal eins geplant, aber das ist von Seiten ihrer Mutter nicht zustande gekommen. Von Seiten ihrer Mutter? Die junge Dame ist nicht 13, sondern 23. 21. Aber sie wohnt halt noch bei ihrer Mutter. Okay. Wie weit wohnt sie denn von dir entfernt? Dadurch, dass ich aufgrund privater Probleme von zu Hause weggezogen bin, sind es gut 600 Kilometer. Oh, das ist weit. Das wäre da wirklich eine Fernbeziehung. Gerade das war ja nun nicht so weit. Ja, aber das wäre gesprochen. Für uns steht in erster Linie eine gute Freundschaft. Ach so, du bist gar nicht dabei, dich in Vivian, so heißt sie, zu verlieben. Also Gefühle sind von meiner Seite schon ein bisschen dabei, aber für uns steht erstmal die Freundschaft im Vordergrund. Ja. Einfach zu schauen, passt das durch persönliches Kennenlernen, passt es nicht? Hat das Ganze eine Zukunft oder bleibt es halt nur bei einer Freundschaft? Ja. Das ist halt das Problem. Ihre Mutter, die ist komplett gegen mich, obwohl die mich noch gar nicht kennt. Die ignoriert auch jegliche Kontaktversuche meinerseits. Aber warum ist sie denn gegen dich, obwohl sie dich gar nicht kennt? Laut Vivian hat sie wohl sehr große Ängste um ihre Tochter und kommt mit, ich sag mal, Dresdnern nicht so recht. Was, mit Dresdnern? Ja, ich wohne jetzt mittlerweile in Dresden, habe vorher in Düsseldorf gewohnt. Sie kommt mit Dresdnern nicht zurecht? Was ist denn da los? Keine Ahnung, du musst wohl irgendwo mal... Denkst du, dass du irgendwie ein Rechter bist, oder was? Das wäre natürlich ein böses Klischee-Denken, um es mal gleich zu sagen. Ein böses Klischee-Denken wäre das. Aber was steckt denn dahinter? Ich kann es mir nicht erklären. Vivian meint, dass es so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Sie ist so, ich sag mal, Einzelgängerin. Hat auch so ein bisschen im depressiven Bereich Probleme. Also die Vivian? Genau. Was macht die Vivian vom Beruf? Sie arbeitet im Moment, ich glaube, in der Pflege. Du glaubst in der Pflege? Du weißt das nicht? Ja, sie hat einen neuen Job. Also sie hat jetzt halt Anfang Mai einen neuen Job im Pflegeheim. Ach so. Und vorher? Was hat sie vorher gemacht? War sie arbeitslos, glaube ich. Und wieso mehr du sagst oder nur, glaube ich? Ihr kommuniziert doch ständig, da spricht man darüber. Ja, aber wir sprechen meistens so über ihre Probleme, unsere Probleme und so. Na gut, aber ihre Probleme sind doch zum Beispiel auch, wenn man arbeitslos ist. Und dann erzählt man doch darüber. Und wenn man eine Arbeit hat, erzählt man auch, was man für eine neue Arbeit gefunden hat. Ja klar, also mittlerweile weiß ich, sie hat zum Beispiel heute auf ihrer Arbeit gekocht für die ganzen Bewohner, die da sind. Mhm. Arbeitet auch mit dem sozialen Dienst zusammen. Na gut. So, jetzt ist dein Problem, ist die Mutter, ne? So genau. Verstehe ich das jetzt. Wie? Genau. Also wir wollten uns im März gerade das erste Mal treffen, hatten auch schon alles geplant. Ich hatte auch schon die Fahrt nach Gütersloh geplant und so und gebucht. Und ja, ungefähr ein, zwei Tage vorher. Das heißt, du wolltest sie besuchen? Genau. Und ich hatte auch angeboten, ihre Mutter kann gerne mit dabei sein beim ersten Treffen, habe ich nichts gegen. Mhm. Hätte ich sogar auch gern begrüßt. Mhm. Ja. Und halt ein, zwei Tage vorher kam es dann zur Absage, halt wegen der Problematik mit der Mutter. Ich komme immer noch drüber weg mit dem Dresden, dass sie etwas gegen Menschen aus Dresden hat. Ja, vielleicht ist es auch das alte Ost-West-Vorurteil. Ich weiß nicht, da. Was ja nun selten bescheuert wäre, ne? Und selten dämlich wäre. Klar, ich meine, ich bin noch nicht mal gebürtiger Ossi, sage ich jetzt mal. Ja, und wenn es so wäre, ist ja kein Thema mehr heutzutage. Eben. Es ändert auch nichts an der Person. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja so albern, dass man da gar kein Wort drüber verlieren sollte. Michael, diesen Kampf muss Vivian, deine Bekannte, ausfechten. Die kannst du ja gar nichts machen. Die junge Dame ist eine erwachsene Frau von 21 Jahren. Die kann sich nicht von ihrer Mutter vorschreiben lassen, mit wem sie sich da treffen möchte. Wo kommen wir denn da hin? Das habe ich ja auch schon versucht, ihr zu erklären. Aber naja, sie ist eine Person für sich und ja, das ist schwierig in dem Punkt. Ja gut, dann sind deine Hände ja gebunden. Dann kannst du nur wieder deine Schlüsse daraus ziehen, dass die junge Frau das nicht gebacken kriegt, ihr eigenes Leben da zu organisieren. Und zu der Organisation des eigenen Lebens gehört, dass sie sich mal mit dir treffen möchte. Mein Gott, was willst du denn noch machen? Du fährst schon dahin. Du sagst sogar, du wärst bereit, dass die Mutter dabei ist. Das ist ja auch schon ein Knaller. Was willst du denn noch machen? Ja, und wenn die dann zum Beispiel, die versucht jedes Mal mit ihrer Mutter zu reden, aber ihre Mutter, sobald auch nur mein Name fällt, ist die dann schon direkt genervt. Weißt du, wenn ich Vivian wäre, dann würde ich meinen Koffer packen und würde nach Dresden zu meinem Bekannten fahren. Dann hätte die alte Dame das aber sehr, sehr schön zu respektieren. Ende der Debatte. Okay. Finde ich. Ich finde, das musst du dann. Also, wie gesagt, du hast ja nun alles schon in die Waagschale geworfen. Da sei mal jetzt nicht zu tolerant und zu nachsichtig. Irgendwann muss jetzt auch mal Vivian aus dem Pötten kommen. Die ist nicht 16 oder 15. Ja, schon richtig. Wie soll denn das weitergehen jetzt? Also, ich habe jetzt. Ich mache jetzt Mitte Juni mache ich mal Nägel mit Köpfen. Ich habe mir jetzt im Zeitraum 10. bis 14.06. habe ich mir in ihrer Heimatstadt ein Hotel gebucht. Mhm. Werde auch definitiv hinfahren, egal was da jetzt passiert. Mhm. Und ich habe ja gesagt, wenn du mich sehen möchtest, Gut. Du kannst ins Hotel kommen. Genau. Dann setzen wir uns zusammen, essen vielleicht ein bisschen was. Ja. Schauen, dass wir uns kennenlernen. Ich bin auch gern bereit, deine Eltern oder mit dir und deinen Eltern mal essen zu gehen, damit ihr drei mich kennenlernt. Mhm. Und ich werde da hinfahren. Finde ich super. Finde ich wirklich sehr nett von dir. Und das zeigt, dass du großes Interesse hast an der Frau. Wenn sie dann nicht darauf einsteigt, wenn du schon in Gütersloh, ne? Wir reden von Gütersloh. Genau. Wenn du in Gütersloh bist und schon deinen Urlaub genommen hast und sogar ein Hotel, und sie kommt dann nicht zu dir in das Hotel oder in ein Restaurant, dann vergiss die Frau. Dann vergiss die. Also, ich weiß nicht, was das für eine Perspektive sonst haben sollte. Ich fand es schon eine Unverschämtheit dir gegenüber. Du kommst extra angereist und gibst Geld für ein Hotel aus und dann... Also, wir wollen es nicht schwarz an die Wand malen. Vielleicht wird es ja alles gut. Aber ich finde auf jeden Fall deinen Plan so in Ordnung und dann mal gucken. Ja, ich denke mal, bei Vivian ist auch so das Problem, wie gesagt, sie hat ja im depressiven Bereich Probleme und ich denke, ich kenne mich selbst im Depressionsbereich auch aus, weil ich selbst damit zu tun hatte. Mhm. Und ich denke einfach, dass sie vor irgendetwas Angst hat, was das Ganze verstärken könnte. Und ich versuche ihr halt, so gut es geht, eine Stütze zu sein. Michael, das finde ich alles sehr lobenswert. Aber irgendwann ist auch mal das Verständnis an einer Grenze. Denn es ist ja eine Frage deiner Selbstachtung und auch dessen, was du möchtest. Im Übrigen ist so ein solches Verhalten auch mit einer Depression nicht unbedingt zu entschuldigen. Es gibt genügend Menschen, die an einer Depression leiden, aber die so ihr Leben völlig klar in der Hand haben und das organisieren können. Aber wie auch immer, wie gesagt, das ist ja nett, dass du dich da so hineinfühlst, aber irgendwann musst du auch eine Grenze ziehen, sonst machst du dich ja zum Hampelmann. Nicht nur das, ich werde mich dann wahrscheinlich auch selbst damit kaputt machen. Auf Dauer schon, ja, das meine ich damit. Wie auch immer, Michael, mach es so und ich drücke dir die Daumen, dass das im Juni klappt und dass ihr euch da zumindest dann in der Zeit in Ruhe mal treffen könnt und einen schönen Stadtbummel in Gütersloh machen könnt oder in der Umgebung oder wo auch immer. Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie kommen würde, dann kann ich mich ja wenigstens meinen Geburtstag nachfeiern. Genau. Wann hast du Geburtstag? Nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag, na, das ist doch dann, passt doch dann alles noch. Michael, toi toi toi. Domian, ich danke dir. Sehr gerne, alles Gute, tschüss. Wiederhören. Wiederhören. 1.31 Uhr haben wir. Hier ist unser Thema für diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Wunder. Und ich frage euch, habt ihr schon mal ein Wunder erlebt? Ist euch ein Wunder widerfahren? Also zum Beispiel habt ihr eine Erscheinung gehabt von was auch immer. Seid ihr trotz einer aussichtslosen Erkrankung geheilt worden? Könnt ihr vielleicht sogar selbst Wunder heilen? Oder seid ihr wie durch ein Wunder vielleicht bei einem schweren Unglück davongekommen, bei einem Autounfall zum Beispiel, und habt diesen Unfall überlebt? Ich möchte gerne mit euch über Wunder reden und wenn ihr das gerne auch wollt, dann meldet euch doch schon mal an per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Das Thema Wunder diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag ist dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag keine Sendung, weil wir hier Feiertag haben. Aber das Thema Wunder ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Gino. Gino ist 28. Guten Morgen, Gino. Guten Morgen. Hallo. Ist Gino ein Männername oder ein Frauenname? Ein Männername. Ein Männername. Ja. Gino, weswegen rufst du an? Weil ich gerne über meine Hauterkrankung berichten wollte. Ja, du hast eine ungewöhnliche Hauterkrankung? Genau. Wie heißt die Hauterkrankung? Fokale dermale Hypoplasie. Das ist kompliziert. Was genau ist das denn für eine Erkrankung? Beschreib sie mal. Es ist eine Hauterkrankung, bei der die Haut betroffen ist und die Hautschicht sich nicht vollständig entwickeln konnte. Auf dem ganzen Körper? Auf dem ganzen Körper. Die Hautschichten konnten sich nicht entwickeln? Nicht vollständig. Das heißt, wie siehst du, wenn ich jetzt dir gegenüber säße, was würde ich sehen, zum Beispiel im Gesicht? Rötliche, bräunliche Flecken an einigen Stellen, also nicht komplett überall, aber eben an einigen Stellen. Rote Flecken? Ja. Und ist das am ganzen Leib auch so? Ja, also es gibt ganz wenig Stellen, die sind frei von roten Stellen. Sind diese Stellen, sehen die feuerrot aus, rosarot, hellrot? Unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf die Temperatur drauf an, mhm, die Außentemperatur ist und wie es mir geht. Und diese Stellen, wie groß sind die? Von Stecknadelkopf groß bis 10 Pfennigstück groß. Mhm. Und die Haut dazwischen, wie sieht die aus? Die Haut dazwischen sieht ziemlich normal aus, es sei denn, man nimmt sie unter die Lupe. Was sieht man da, wenn man sie unter die Lupe nimmt? Dann sind streifige sind Streifende zu sehen. Ah ja. So, nun hast du mir das so beschrieben, dass das optisch auffällig ist. Also wenn man dich in der Straßenbahn sieht oder so, guckt man schon hin, weil das ungewöhnlich ist. Auf jeden Fall. Ja. Ist das auch mit Schmerzen verbunden, das Ganze? Ja, es juckt, es brennt, es tut weh. Es nervt. Es nervt. Ja. Wie kann man das behandeln? Symptomatisch mit Cremes, wenn es möglich ist überhaupt, wenn ich da die Inhaltsstoffe vertragen würde. Ansonsten aufpassen, nicht zu viel Sonne, am besten gar keine Sonne. Mhm. Gucken, dass die Temperatur jetzt nicht zu heiß, nicht zu kalt ist. Also Sonne ist ganz schlimm und ein heißes Bad ist auch nicht deins. Genau. Also ich bade zwar gerne heiß, aber ich sollte aufpassen. Mhm. So. Diese Erkrankung hast du wie lange schon? Seit der Geburt. Was kann man gegen diese Erkrankung außer diesen Medikamenten, die ja offensichtlich nur lindernd wirken sollen, was kann man da tun? Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Ist diese Erkrankung erforscht? Oder etwas erforscht zumindest, weißt du das? Etwas erforscht, ja. Sie ist 100 bis 200 Mal weltweit. Wie viel Mal? Wie viel Mal? 100 bis 200 Mal. Mehr nicht, auf der ganzen Welt? Ja. Gut, dann wird sie kaum erforscht sein, weil niemand Interesse daran hat, das zu erforschen, weil man damit kein Geld verdienen kann. Genau, trotzdem wurde geforscht, das letzte Mal 2006, und das Gen wurde identifiziert. Mhm. Aber das hilft dir ja noch nicht weiter. Nee, irgendwie nicht. Gibt es in Deutschland überhaupt Leute, die diese Erkrankung haben? Ja. Hast du mit denen Kontakt? Mit einer habe ich Kontakt, ja. Was machst denn du im Leben so, Gino? Vom Beruf zum Beispiel? Nichts. Warum? Weil ich aufgrund meiner Erkrankung auf Dauer arbeitsunfähig geschrieben bin. Ist das gerechtfertigt? Nicht wirklich. Das heißt, du könntest schon das ein oder andere machen? Ja. Und warum hat man das so entschieden? Weil der Psychiater, der das damals entschieden hat, mit mir wohl nicht zurechtkam. Ach. Wann hat er das entschieden? Kurz nachdem ich die Schule beendet hatte. Wie alt warst du da? 19, 20. Das heißt, so. Du hast mittlere Reife, Abitur? Nein, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Wie kommt das? Meine Eltern sind mit mir von der Großstadt mitten aufs Land gezogen, mitten auf dem Land, wollte eine weiterführende Schule, kein behindertes Kind haben, so bin ich halt auf einer Sonderschule gelandet. Aber den Sonderschulabschluss hast du schon? Ja, aber das ist ja nichts. Das reicht nicht aus für irgendwas. Ja, ja. Lebst du noch bei deinen Eltern im Moment? Nein. Wo lebst du? Oder wie lebst du? Ich lebe alleine in einer eigenen Wohnung. Und was machst du den ganzen Tag über? Im Moment nicht rausgehen, weil es sehr warm ist und die Sonne knallt. Und sonst, ich höre Musik, ich mache Musik, ich lese, ich dichte an einem Computer. Ja. Stelle ich mir eigentlich auf Dauer sehr, sehr traurig vor. Ist das so? Ist langweilig. Traurig würde ich nicht sagen. Hast du Freunde? Nein, also nicht hier vor Ort. Ich habe eine Freundin, aber die ist 400 Kilometer entfernt. Du bist ein junger Kerl von 28 Jahren. Ja. Hast du dich schon mal verliebt? Ja. Und was ist daraus geworden? Die Beziehung war 6 Jahre lang, hat gut gehalten. Ah, 6 Jahre. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon wieder solo? Seit einem Jahr. Mhm. Hast du Hemmungen wegen deines Äußeren auf Frauen zuzugehen? Aufgrund meiner Behinderung oder meines Äußeren nicht. Ich bin generell eigentlich relativ schüchtern. Wirkst du gar nicht so. Du wirkst ganz normal. Ja. Aber in der entsprechenden Situation bist du dann schüchtern. Es kommt drauf an, wenn ich automatisch merke, mein Gegenüber akzeptiert mich so, wie ich bin, habe ich kein Problem. Verstehe. Du hast ja schon zweimal gesagt, wegen meiner Behinderung. Ja. Sieht man diese Erkrankung als Behinderung? Ja, weil es ist nicht nur die Haut betroffen, sondern es sind auch die Knochen, die Zähne, die Haare, die Nägel mit betroffen. Und wie sehen die Knochen, die Zähne, die Nägel, die Haare, wie sieht das aus? Haare sind nur ganz wenig da. Mhm. Die Nägel sind brüchig. Das Gebiss ist nicht vollständig. Mhm. Und an der linken Hand habe ich beispielsweise nur 3 Finger. Mhm. Und die Wirbelsäule ist krumm und schief. Wie empfindest du dich und dein Äußeres? Stört mich nicht. Hast du für dich akzeptiert? Ja. Ich kenne es ja auch nicht anders. Ich bin ja damit aufgewachsen. Ja, schon klar. Aber es gibt ja auch Menschen mit einer Behinderung, die sagen mir, ich kann mich gar nicht angucken im Spiegel. Ja. Aber ist bei dir anders? Ja. Mensch, Dino, ich bin ganz fassungslos, dass man dich nicht weiter gefördert hat. Du klingst so intelligent und so normal und so toll, dass man dich nicht weiter gefördert hat auf einer Schule. War nicht möglich mitten auf dem Land. Ja, klar. Aber wohnst du immer noch auf dem Land? Nee, inzwischen bin ich in der Großstadt. Da könnte man doch vielleicht was machen. Ich bin gerade dabei. Und was bist du dabei? Ich wollte bei einem Projekt mitmachen, die auf einen Schulabschluss vorbereiten. Mhm. Und habe sogar morgen ein persönliches Gespräch dort. Wow, Gino, super. Genau sowas hatte ich mir gerade schon im Hinterkopf, dir das vorzuschlagen. Du musst erstmal einen Schulabschluss nachholen. Ja. Und wenn du das jetzt selbst schon eingefädelt hast, was gibt's Besseres? Gratulation, Kompliment. Gibt Besseres. Was? Es gibt Besseres. Wie meinst du das? Es gibt Besseres? Es wäre mir lieber, wenn meine Gesundheit nicht so auf der Kippe stehen würde und ich keinen Abschluss dafür hätte. Ja, klar. Ist es denn so, dass diese Erkrankung, du sagst es gerade, das steht auf der Kippe. Mhm. Auf welcher Kippe steht die Erkrankung? Mit der Erkrankung habe ich eine Vorstufe zum Hautkrebs. Ah. Es ist zwingend erforderlich, dass die Haut behandelt wird. Du musst ständig von einem Hautarzt begutachtet werden. Ja. Problem ist, ich habe keinen Hautarzt, weil sich keiner finden lässt, selbst in der Großstadt hier nicht, der bereit ist, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, um mich gut behandeln zu können. Moment mal, du hast keinen Hautarzt und du wohnst in einer großen Stadt. In was für einer Stadt wohnst du denn? In welcher Stadt? Berlin. Ah, das gibt's doch nicht. Du wohnst in Berlin und du findest in Berlin keinen Hautarzt, der dich begutachtet? Ja. Ach, das glaube ich nicht. Hast du dich da richtig bemüht? Ja. Wie hast du dich bemüht? Ich bin zu ganz vielen Hautärzten hingegangen. Ich habe Mails geschrieben und angefragt, ob die sich mit der Erkrankung gegebenenfalls sogar auskennen. Ich war in der Charité in den verschiedenen Zentren. Es kennt sich keiner aus. Ich meine, das kann man jetzt nicht zwangsläufig verlangen bei 100, 200 Fällen weltweit. Nee, aber auch in der Charité, das ist ja nur eine hochrenommierte Klinik, da hat man dich auch weggeschickt. Da hat man mich nicht weggeschickt, aber da behandelt man mich falsch, weil eben angenommen wird, ich hätte eine andere Erkrankung. Demnach kann man mich auch nicht gut behandeln. So, jetzt bitte ich mal die Berliner alle sehr genau zuzuhören, besonders die Berliner Hautärzte und die Berliner Kliniken, die sich speziell mit Hautkrankheiten beschäftigen. Gino, sag bitte nochmal, wie diese Erkrankung heißt. Fokale dermale Hypoplasie. So, Gino ist, wie ihr jetzt mitbekommen habt, ein extrem aufgeweckter, toller Kerl. Er wohnt in Berlin und er braucht eine medizinische Betreuung von einer Kapazität im Bereich der Hautbeobachtung, also ein Hautarzt oder irgendein Professor, der sich damit auskennt. Bitte meldet euch bei uns und wir geben das an Gino weiter. Das darf doch nicht wahr sein, dass in unserem großen Berlin keiner da ist, der dich ordentlich begutachtet und begleitet. Ja. Okay. Das größte Problem ist eigentlich, dass es eine Hautcreme gibt, die lindert und die prophylaktisch vorsorgen kann eben. Und die Krankenkasse weigert sich. Ich habe es mir gerade schon gedacht, während du es erzählt hast. Und die Krankenkasse weigert sich, die zu bezahlen, obwohl sie dir helfen würde, diese Creme. Ja, das Gesetz sieht vor, dass die Krankenkasse zuständig ist. Und ich bin am Klagen. Und es ist jetzt gegen Ende der Klage schon. Und das sieht sehr, sehr schlecht aus. Vielleicht tut sich ja nach unserem Gespräch auch noch was. Das wäre cool. Gino, ich sehe gerade, unsere Zeit läuft davon. Ich möchte dich aber auf jeden Fall von meiner Seite nochmal ermutigen, diese Schritte zu gehen, dass du einen Abschluss bekommst. Ja. Und gibt es einen Traum, wenn du einen Abschluss hast, was du gerne machen würdest danach? Homöopath werden. Bitte? Homöopath werden. Homöopath werden? Ja. Also dich mit medizinischen Dingen beschäftigen? Ja, also, würde ich jetzt auch machen. Ja, genau. Also so eine Art Heilpraktiker. Genau, aber halt auf die klassische Homöopathie dann spezialisiert. Super. So, ich drücke die Daumen, dass das alles klappt. Ich glaube auch, dass du deine Schulabschlüsse mit Bravour hinlegen wirst, weil du sehr engagiert wirkst. Ich hoffe sehr, dass wir ein Feedback aus Berlin bekommen. Und dieses Feedback werden wir dann an dich weiterreichen, Gino. Ja. Von Herzen alles Gute und toi toi toi. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Mann, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, dass man so einem jungen Karl nicht hilft. Gerade in so einer Stadt, wo so viel geforscht wird und so viel Wissenschaftler auch unterwegs sind. Ich bin sehr gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. 1.46 Uhr, hier ist Markus. Markus ist 23. Guten Morgen, Markus. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Ja, ich wollte anrufen und mal erzählen, was wir so schönes planen. Wir sind einmal mein Partner und ich, Thorsten und ich. Wir sind schwul natürlich. Und ja, natürlich. Ich muss ganz so schmunzeln. Jetzt haben wir zwei Männer mit relativ hohen Stimmen. Aber du bist wirklich Markus, der Mann Markus. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Ich bin auch im Moment ein bisschen erkältet, deswegen wahrscheinlich ist es noch eher als sonst. Überhaupt kein Problem, gar nicht, gar nicht schlimm. So, erzähl mal, Markus. Ja, vor zwei Jahren, da saßen wir mit unseren Freundinnen am Lagerfeuer. Die sind verheiratet. Ist ein lesbisches Paar. Mhm. Ja, du mit deinem Freund saßt mit den beiden Mädels am Lagerfeuer. Genau, richtig. Vor zwei Jahren. Mhm. Genau, richtig. Und da haben wir halt nett zusammen gequatscht, zusammen getrunken. Und die Armen, die hatten auch einen über den Durst getrunken, weil ich zum ersten Mal an den Abend für die Cocktails gemacht habe. Und da hast du ordentlich was reingekippt. Ne, die haben es überhaupt nicht vertragen, weil die sonst nur Bier trinken. Ja, Cocktails können einen aber wirklich umhauen. Ja, das stimmt. Ich mag Cocktails auch sehr gerne, aber ich habe immer großen Respekt davor, weil ich nicht weiß, wie viel Alkohol da drin ist. Ja, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Genau. Naja, auf jeden Fall an dem Abend, da saß man halt dann zusammen, hat viel gequatscht, dann auch viel getrunken. Mhm. Ja, und dann auf einmal meinte so, oh, wir sind so betrunken, aber wir wollten mit euch über was ganz Wichtiges sprechen. Ich dachte, Mensch, haben wir was falsch gemacht? Und dann sagten die beiden, ja, könntet ihr euch nicht vorstellen, mit uns Kinder zu haben? Und dann guckten mein Freund und ich erstmal ganz baff, ne? Wie, was wollen die jetzt von uns? Und dann haben sie erzählt, na ja, überleg doch mal, adoptieren ist so schwer. Da hatte ich mich ja auch schon ewig lang mit beschäftigt und ja, da kriegt man kaum was auf die Reihe. Und das heißt, du hättest gerne auch ein Kind? Ich wollte damals auf jeden Fall schon, also von sag ich mal, wo ich 18 war, wollte ich schon immer ein Kind haben, immer. Also ich, ja, keine Ahnung, stelle ich mir immer total toll vor, ein Vater zu sein und ein oder zwei Kinder zu haben. Mein Partner sagte anfangs immer so, nee, überhaupt nicht, er will das nicht. Ja, dann vor zwei Jahren, da fing das dann an. Also erzähl mal die Situation weiter. Die beiden Mädels waren hackedicht und haben gesagt, wir hätten ganz gerne Kinder mit euch. Oder wie wollten die das haben? Genau, die sagten dann, wir sollen uns das mal überlegen. Wir sollen jetzt nicht antworten und in ein paar Monaten mal darauf antworten. Ja, dann sind halt ein paar Monate vergangen und dann dachte ich so, Dann waren alle nüchtern wieder? Ja, genau. Dann waren auch tatsächlich alle nüchtern. Dann dachte ich so, das Thema kommt wohl nicht mehr auf den Tisch. Ja. Und dann kam es aber wieder auf den Tisch, wo wir alle nüchtern waren. Mhm. Naja, und dann ist es halt immer intensiver geworden. Und dann ungefähr vor einem Jahr, da fangen wir dann an mit der intensiven Planung. Sprich, was müssen wir tun, wenn die biologischen Eltern auch Sorgerecht haben möchten und in zwei getrennten Haushalten wohnen. Und wie sieht das mit dem Kind aus? Wie sieht das mit den Partnern, also den Co-Eltern aus, die dann... Aber wenn man sich solche Fragen stellt, dann hat man ja schon grundsätzlich Interesse, sagen wir es mal so, Interesse signalisiert. Genau, richtig. Von allen Seiten, von deiner Seite Freund und so weiter. Ah, genau, richtig. Okay. Mhm. Ja, und dann haben wir uns halt noch ein paar Mal getroffen und dann wurde es jetzt halt immer intensiver und intensiver. Dann haben wir, ja, wie gesagt, ungefähr vor einem Jahr angefangen, das nennt sich dann Vertrag, den Familienvertrag, Familienvereinbarung nenne ich das gerne, fertigzustellen und uns zu einigen. Achso, da ist schriftlich was festgelegt worden. Genau, das schriftlich festgelegt, aber vor Gericht dann eben auch nicht gültig. Mhm. Das Kind wird dann eher befragt, das soziale Umfeld vom Kind wird dann befragt. Reden wir von einem Kind oder von zwei Kindern? Naja, wenn es klappt, dann vielleicht auch mehrere. Ihr seid ja zwei Männer und zwei Frauen, da ist ja einiges drin. Das hatten wir auch vor, dass jeweils dann... Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge heute? Erzähl mal, ich bin ganz, ganz gespannt. Also der Stand der Dinge jetzt gerade ist, dass wir die erste große Befruchtung hinter uns hatten, mit der Ovulation, den Ovulationstest von Clear Blue und den ganzen Kram. Also, da musst du uns jetzt mal aufklären. Was genau ist passiert? Also, Ihr habt nicht miteinander geschlafen? Nein, wir haben nicht miteinander geschlafen. War das mal eine Option zu sagen, okay, machen wir mal? Also für mich wird es nicht in Frage kommen. Ich bin 100% homosexuell, also das wird überhaupt nicht klappen. Ja, und dein Freund würde sagen, naja, okay, mal... Nee, der wird das auch nicht machen. Ach so, okay. Wollten die Mädels das denn mal einmal? Nee, das war auch gar nicht im Gespräch gewesen. Okay. Es war eher tatsächlich das Gespräch gewesen dann mit der Bechermethode, also einmal ein sauberes Glas hingestellt, ich sag mal rein ejakuliert, Spritze aufgezogen und dann die Frau befruchtet damit. Ja, das macht die Frau dann aber selbst, da seid ihr dann nicht mehr bei. Darum haben die sich dann gekümmert. Ich habe auch gesagt, Leute, wenn wir noch Freunde bleiben wollen, dann will ich das wirklich nicht sehen. Aber warum? Eigentlich wäre das doch cool, wenn du das sehen würdest, weil das ist ja nun mal... Nein, das muss nicht sein. Auf jeden Fall nicht. Also gut, dann wurde das Gläschen genommen und die beiden Mädels haben das dann gemacht. Genau. Haben die ganz genau zu sein, wir haben uns dann zum Zeitpunkt des Eisprungs haben wir uns verabredet. Mhm. Ja, und dann haben wir mit Ovulationstest, also mit so Teststreifen geprüft, ob die Frau tatsächlich einen Eisprung hat, damit man nicht umsonst versucht, das Ei zu befruchten. Mhm. Ja, und dann bin ich halt ins Zimmer nebenan gegangen bei denen und habe mir dann ein paar nette 10 Minuten gemacht, habe dann an deren Schlafzimmertür geklopft, Gläschen reingestellt und dann war es das auch schon gewesen. Dann haben die sich um den Rest gekümmert. Hat denn jede Frau dann dein Sperma? Nein, um Gottes Willen. Erstmal nur eine von den beiden. Klar, und, das käme das mit den Zeiten ja auch nicht so hin. Ja, verstehe. Hm? Genau. Ja, die eine von den beiden ist auch noch selbstständig, weswegen das da ein bisschen problematisch wäre, wenn jetzt auf einmal zwei Kinder kommen würden von beiden. Deswegen fängt jetzt nur eine von den zwei aber an. Aber wir haben jetzt, wir sprechen jetzt nur von deinem Samen. Genau, richtig. Erstmal ja. Du wärst dann der Vater. Richtig. Ich wollte von Anfang an der Vater werden und mein Partner dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bei der anderen Frau. So. Genau, richtig. Ja. Aber ob es geklappt hat, weißt du noch nicht. Nee, wir haben ja, das war die letzte Woche, wo das gewesen war mit dem Eisprung. Mhm. Und es gibt ja Schwangerschaftsfrüherkennungstest. Ich weiß nicht, ob man sich so unbedingt verrückt machen muss. Wenn man, wenn jetzt die eine Frau von den beiden merkt, dass die Periode was schwächer ausfällt als sonst und man macht dann den Test, dann ist es ja eigentlich genauso sicher. So. Also wir werden sehen. Ich freue mich natürlich, wenn es total geklappt hat. Wie ist denn das dann geplant? Wenn es jetzt zu einer Schwangerschaft kommt und ein Kind kommt auf die Welt, wie wollt ihr das regeln? Also wir haben in der Familienvereinbarung haben wir uns von vornherein darauf geeinigt, dass das Kind oder die Kinder bei den Müttern aufwachsen. Warum? Wegen Stillen, wegen der Mutter-Kind-Bindung. Natürlich ist die beim Vater zum Kind natürlich auch da, aber die ist beim Mutter-Kind intensiver, gerade wenn es um Stillen geht, Abpumpen geht und sowas. Aber gut, die Zeit ist ja schnell vorbei mit dem Stillen. Ja, die Zeit ist schnell vorbei. Wir haben uns auch darauf geeinigt, wenn es mal zu einer Situation kommt, nach 3-4 Jahren, wo das Kind dann schon was größer ist und dann Ansprüche stellt und sagt, nein, ich will zu Papa und Papi, dann müssen wir dann noch einmal ganz intensiv drüber sprechen. Aber grundsätzlich wollten wir, dass das Kind in der Stadt aufwächst, nicht hier bei uns auf dem Land. Achso, ihr wohnt auseinander. Genau, mein Partner und ich, wir wohnen hier eher auf dem Dorf in der Nähe, also zwischen Köln und Bonn. Mhm. Und die Mädels? Und die wohnen im Ruhrpott in Oberhausen direkt. Und also weißt du, Markus, ich finde das ja eine durchaus interessante Sache, was ihr da macht. Aber ich hätte, wenn ich der männliche Teil wäre, wenn ich an eurer Stelle gewesen wäre, dann hätte ich auch gerne die volle Verantwortung übernommen und eine Regelung finden wollen, dass das Kind wie bei getrennten Paaren sowohl bei mir als auch bei der Mutter aufwächst. Das haben wir ja geregelt. Da haben wir uns auch ganz normal drüber geeinigt. Ist ja nicht so, dass wir sagen, das Kind ist 100% bei den Müttern, sondern eben wir haben uns darüber geeinigt, dass wir uns also wöchentlich feste Termine und dann bestimmte Wochenenden feste Termine haben, dass man da 100% in die Erziehung mit eingreifen kann und auch 100% dabei ist. Nur wir wollten jetzt nicht, dass das Kind eine Woche da ist und im Hin und Her gereicht wird. Okay. Und du würdest als Vater auch, du würdest die Vaterschaft anerkennen und die würde auch urkundlich dokumentiert. Ja klar, auf jeden Fall. Das wollen wir auch. Mhm. Wir biologischen Eltern wollen auch die rechtlichen Eltern dann sein. Ich fände ja auch ziemlich cool, wenn ihr in eine große WG ziehen würdet. Dann hätte das Kind oder die Kinder hätten dann ihre Papa und Mamas um sich herum. Ja, grundsätzlich klingt das ganz cool, aber ich glaube, dann würde man sich da schon ein bisschen auf die Eier gehen. Also ich habe die beiden zwar unglaublich lieb, aber ich glaube, wenn man sich dann doch jeden Tag sieht, weil diese beiden, die liebe ich halt nicht so wie mein Partner. Ne? Bei meinem Partner ist es was ganz anderes. Ich denke, zwei getrennte Haushalte zu haben, ist doch schon was ganz Praktisches. Na gut. Es ist ja eben nicht so, dass man sagt, es ist genau wie bei Trennungseltern, dass das Kind dann, oh, heute bist du bei Papa und jetzt ist das und das und wieder Stress, jetzt hat eine neue Freundin oder sowas. Ja. Es ist ja doch eher bei uns entspannt und geplant und man kann sich super gut absprechen. Ja. Markus, ich schlage mal Folgendes vor. Ich wünsche jetzt erstmal viel Glück. Ja, danke schön. Haltet uns doch mal bitte auf dem Laufenden. Ja, gerne. Ich würde gerne, kann ich ja nochmal anrufen. Ja, ich würde sehr gerne mit dir vielleicht nach unserer Sommerpause, so im September, nochmal sprechen. Gerne doch. Wir machen mal ein Vermerk in der Redaktion und melden uns bei dir nochmal, okay? Super. Ich bin sehr gespannt und alles Gute an die anderen. Schöne Grüße. Ja, Domian, ich wünsche dir eine gute Nacht. Dankeschön. Danke schön für das Telefonat. Ciao. Ciao. So, wen haben wir hier noch? Hier ist Sabine. Hallo, Sabine. Hallo? Hallo, Domian. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade. Oh, Schreck. Ja, ich habe auch ein ganz leichtes Thema zum Abschluss. Ja. Und zwar, ich bin 36 übrigens. Ich bin in Auckland, also quasi am anderen Ende der Welt. Ah. Und ich habe eine kleine Hundewelpin, die nach dir benannt ist und Domi heißt. Ach, guck an. Eine kleine Hundewelpin, die Domi heißt. Und ich, ja, genau. Und ich höre gerade, wir haben sogar ein Foto. Ach, genau, wie putzig. Was ist denn das für ein Hund? Was ist das für eine Rasse? Das ist ein sogenannter Schnudel, wie man hier sagt. Ein Mix aus einem Miniature-Schnauzer und einem Pudel. Sieht sehr süß aus. Wie alt ist er? Ich glaube, auf dem Foto ist er 10 Wochen alt. 10 Wochen. Ich meine, bei dem Namen muss er ja auch süß aussehen. Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Ja. Das ist ja, ich wollte jetzt kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ja, erzähl schnell. Und zwar höre ich dich schon, seit ich 18 bin. Und es war halt immer so der Running Gag, dass ich gesagt habe, ich höre Domian. Und meine Freunde meinten immer schon so, ach, das ist doch verrückt. Und ich habe das immer zum Einschlafen gehört. Mhm. Und gesagt, du findest nie einen Mann, wenn du nachts zum Einschlafen Domian hörst. Der wird dann, du machst ihn dann scheu. Und ja, dann bin ich nach Neuseeland gegangen, habe meinen Partner kennengelernt, den ich Ende des Jahres, lustigerweise genau an dem Tag, wo du aufhörst, heiraten werde. Ach. Also wir heiraten am 17. Am 17. Aber unsere Zusammenung ist am 16. und wir sind ja 10 Stunden voraus. Ja. Und irgendwann hat halt mein Partner gesagt, ich möchte das auch zum Einschlafen hören, damit ich Deutsch lerne, weil er ja unbedingt Deutsch lernen will. Und weil er das halt so lustig fand, wie das Intro ist mit dem Domian, ja, hat er dann halt vorgeschlagen, dass der kleine Welpe Domian hat. Das ist eine tolle Geschichte. Liebe Sabine, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir beide haben reden können. Schöne Grüße ans andere Ende der Welt und kraul den Kleinen herzlich von mir. Deutschland. Tschüss, danke schön. Ciao. Tschüss. In der Technik, heute Nacht, Benjamin Fließ, morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Mit der freien Themennacht, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen, bye bye.